WDR 5. Neugier genügt. A, B, C, D, E, F, G, I never learned to spell, at least not well. Ich werde etwas mit der Sprache machen. Ich mache jetzt etwas mit der Sprache. Werde jetzt etwas ganz Bestimmtes, Besonderes mit der Sprache machen. Da werden Sie staunen. Ich werde etwas ganz Erstaunliches machen mit der Sprache. Sie werden Ihren Partner an der Hand fassen wollen. So ganz und gar erstaunlich wird das sein. Viele Leute sagen, man soll nicht mehr übers Schreiben schreiben. Ich habe das Gefühl, die meisten können nicht einmal schreiben schreiben. Ich muss schreiben schreiben. Etwas mit Sprache machen, schreiben. Die Lyrikerin Nora Gomringer wünscht sich das in ihrem gerade neu aufgelegten Gedichtband »Mein Gedicht fragt nicht lange«, Reloaded. Auch der Rapper Motrip beschäftigt sich mit dem Thema. Viele Menschen haben Gedanken, Worte, Sätze, ganze Geschichten im Kopf. Doch wie bringt man diese Gedanken aufs Papier oder in den Laptop? Die Schwierigkeiten fangen oft schon damit an, den richtigen Ort für das Umsetzen der Idee in einen Text zu finden. Die Kölner Autorin Marion Valentin hat da schon einiges ausprobiert. Ich habe schon ganz oft versucht, auswärts zu schreiben in einem Büro. Ich habe mir sogar mal eigens ein Büro angemietet, um da zu schreiben. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, trostlos. Und dann habe ich mich in den Flur der Stadtbücherei gesetzt. Also ich setze mich dann wirklich vormittags an den Schreibtisch und schreibe dann. Ich wohne ja auch so abseits. Ich wohne in der Nähe Remscheid und dann noch ländlich. Da wüsste ich gar nicht, wo ich hin sollte. Also da kann ich mich aufs Feld setzen und den Rehen irgendwie zugucken, aber da bleibe ich dann schön zu Hause. Selten gelingt es Dichtern wie dem Poetry-Slammer Sascha Tam, ausschließlich und höchst diszipliniert in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Häufig lauert genau da die Schreibblockade. Und dann bietet sich vielerlei Ablenkung. Daniel Dickkopf von den Wise Guys. Also zu Hause könnte man dann die Füße hochlegen, Fernseher anschalten, sich ein Buch nehmen, irgendwas machen. Und wenn ich da in meine Kneipe gehe, dann weiß ich, ich gehe dahin, ich gehe alleine dahin, um zu arbeiten. Und das funktioniert wunderbar. Schon seit vielen Jahren setze ich mich entweder in ein Café, Wartezimmer oder beim Friseur. Ich finde es ganz fruchtbar und am liebsten habe ich im Libresso geschrieben. Das ist ein, ja, kann man schon fast sagen, Künstlercafé an einem schönen Einzeltisch. Meile Vollwill gehört zu einer Kölner Gruppe für kreatives Schreiben. Dort wurde auf die Frage nach geeigneten Orten zum Verfassen von Texten die Rheinaue, ein Wartezimmer, der Friseur, der Garten und die Stadtbücherei aufgezählt. Eine Autorin hatte sogar gute Erfahrungen in einem chinesischen Schnellimbiss gesammelt. Mein Name ist Alpan Sasüs, ich bin Buchautor aus Köln. Mein letzter Roman ist »Als wir Libellen waren« und ist gerade erschienen. Da ich hauptberuflich Anwalt bin und eine Familie mit zwei kleinen Kindern habe, verziehe ich mich ganz weit weg normalerweise. Wenn ich nicht verreisen kann, dann bin ich in irgendeinem Kölner Café. Und dort kann er genauso gut schreiben wie im Kloster, wohin er manchmal ein, zwei Wochen für die Kunst flüchtet. Alpan Sasüs Café am Rudolfplatz in Köln ist gut besucht, eher traditionell mit gediegener Ausstattung innen und erheblicher Außengastronomie. Die freundliche Bedienung trägt schwarz mit weißer Schürze. Auf diesen Ort schwört der Jugendbuchautor und befindet sich damit in einer langen Dichtertradition. Kaffeehausliteraten nannte man schon vor gut 80 Jahren diese Autoren abfällig, weil sie angeblich ihre Zeit im Café verbummelten. Doch oft dienten die Cafés nur als geheizte Standorte, an denen es Kaffee, Zeitungen und Gesprächspartner gab. Berühmte Kaffeeschreiber waren in Berlin die Dichterin Else Lasker-Schüler oder in Wien Peter Altenberg. Der stellte, wenn er zu arbeiten begann, ein Schild auf seinen Tisch im Café Carpur, das später Café de Paris hieß, auf dem »Bitte nicht stören« stand. Er schilderte gern kurze Szenen, die seine Begegnungen im Café spiegelten. Der Schriftsteller Josef Roth besaß angeblich gar kein Zuhause, also auch keinen Schreibtisch, an den er sich hätte regelmäßig setzen können. Er schrieb 1929 an seinen Kollegen Stefan Zweig: »Seit meinem 18. Lebensjahr habe ich in keiner Privatwohnung gelebt. Höchstens eine Woche als Gast bei Freunden. Alles, was ich besitze, sind drei Koffer. Und das erscheint mir gar nicht merkwürdig. Sondern merkwürdig und sogar romantisch kommt mir ein Haus vor mit Bildern und so weiter. Josef Roth wohnte lieber in Hotels und dort entstanden Reportagen und Romane auf dem Papier, das ihm zur Verfügung stand. Den Roman Hiob schrieb er auf Briefpapier des Hotel Zoo in Berlin, des Café Lohr und des Hotel Stein in Salzburg, sowie auf Rückseiten von Wäschezetteln und Rechnungen. Viele Leute sagen, man soll nicht mehr übers Schreiben schreiben. Ich habe das Gefühl, die meisten können nicht einmal schreiben schreiben. Ich muss schreiben schreiben, wir helfen uns hier nicht schreiben schreiben, wie die Zeit vertreiben. Noch berühmter als das Café Capua in Wien war das Café des Westens in Berlin, das auch Café Größenwahn genannt wurde. Herbert Walden wusste warum. Dort, wo die Joachimsthaler Straße den Kurfürstendamm schneidet, haben sie den Sitz der Hölle aufgeschlagen. Tief im Innern haben sie dämonische Gestalten sitzen sehen. Männer mit langen Haaren, schlangenhaft geringelten Locken, wild flatternden Krawatten, sezessionistischen Socken und alkoholfreien Unterhosen leben sich aus. Drücken sich bedeutsam in die Sofaecken, bespiegeln sich selbst und gegenseitig, schleudern sich biertonnengroße Weihgefäße um die stefan-georgischen Ohrmuscheln und bringen durch ruchloses, dekadentes Kaffeetrinken die deutsche Kunst an den Rand des Abgrunds. Genüsslich verbreitete Herbert Walden in seinem Spezialbericht »Der Sumpf von Berlin« so ziemlich alle Klischees, die über das Café des Westens das Größenwahn im Umlauf waren. Waldens Ex-Geliebte, Else Lasker Schüler, die bald eine leidenschaftliche Beziehung zu Gottfried Benn beginnen sollte, sah das ganz anders. Das Café wurde zu unserer nächtlichen Heimat, unserer Oase, unserem Zigeunerwagen, unserem Zelt. Das Kaffeehaus der 20er Jahre war der Ort, von dem die neuesten literarischen Strömungen ausgingen. Man fühlte am Puls der Zeit, inspirierte sich gegenseitig oder diskutierte über Politik. Man lebte eben im Café, wie Kurt Tucholsky 1927 festhielt. Sie dichten, schmieren Papier voll und streiten sich um Richtungen. Das muss sein. Sie sind expressionistisch und supranaturalistisch. Sie sitzen neben dicken Damen auf dem Sofa, kriegen plötzlich lyrische Kalbsaugen und sprechen mit geziertem München und sind feige und lassen sich verleugnen oder lügen telefonisch. Sie dirigieren Symphonien und fangen einen kleinen Weltkrieg an. Und sie haben für alles eine Terminologie. Welche Aufregung, welcher Eifer, welcher Trubel. Horch, sie leben. Die deutschen Literaten, die vor und während der Nazizeit ins Exil gingen, trafen sich in den Cafés der Welt. Die Entwurzelten fanden so ein Stück neue Heimat. Das Image des Cafés als Herberge für Poeten hat eine lange Tradition. Und wie Hermann Kästen in seinem gerade wieder neu aufgelegten Buch »Dichter im Café« berichtet, reicht diese Tradition Jahrhunderte zurück. Im 9. Jahrhundert der Hegira gab es die ersten Kaffeehäuser in Mekka, Medina, Mokka und Aden. Da saßen Poeten und Müßiggänger, spielten Schach, disputierten, sangen und tanzten oder schwiegen zusammen. Bald gab es Kaffeehäuser in Kairo und Aleppo, in Damaskus und Konstantinopel, wo seit 1564 Kadis, Wesire und Poeten in den Cafés Hakim und Schmed saßen. Die Tasse Kaffee kostete einen Aspre. Man spielte Mühle. Man vergaß die Stunde des Gebetes. Die Zeloten ließen die Cafés schließen und den Gästen 24 Stockhiebe verabreichen. Man öffnete die Cafés wieder, lag auf Sofas, reimte und plauderte, hörte die neuesten Gedichte der Poeten und diskutierte die Moral. Der Engel Gabriel hatte den Kaffee erfunden, hieß es in Persien, um den Propheten Mohammed zu beleben. 1647 entstand das erste Café in Venedig am Markusplatz, 1650 das erste Café in Oxford, 1652 in London, zwei Jahre später in Marseille, 1689 in Frankfurt. Schon öffneten die ersten Cafés in Rom und 1683 in der Domgasse 6 das erste Wiener Kaffeehaus zur blauen Flasche. Der Sizilianer Cultelli eröffnete in der Rue des Fossés Saint-Germain Nummer 13 gegenüber der alten Comédie Française das Café Procope. Montesquieu schrieb: Es ist ein Vorzug des Kaffeehauses, dass man den ganzen Tag dort sitzen kann. Und ebenso nachts, mitten unter Leuten aus allen Klassen. Das Kaffeehaus ist der einzige Ort, wo das Gespräch die Realität schafft. Wo gigantische Pläne, utopische Träume und anarchische Verschwörungen geboren werden, ohne dass man seinen Stuhl verlässt. Dichtertreffen. Wir standen beisammen. Dichter. Sekt in den gespaltenen Hufen, wie die Tiere zur heiligen Nacht, gegenseitig erstaunt über unsere Sprache. Das Schwein ungläubig an die Lippen der Kuh gehängt, der Hahn am Schnabel der Ente. Die Lesungen, die folgten, waren ein Abtasten der Kehlköpfe, die bewegt durch fremde Beben Gebäude rissen, wie die Löwenantilopen. Die Presse blinzelte und hörte nicht, was wirklich gesagt wurde. In den Wochen zwischen Jahresbeginn mit seinem feuchtwindigen Klima und den ersten krokussigen Tagen habe ich die Nase gestrichen. Kulturcafé Mütze, Köln-Mülheim. Ganz in der Nähe der Kolbstraße treffen sich alle zwei Wochen Mitglieder des Autorenforums Köln. Mal im Café wie heute, mal in einem separaten Raum im ersten Stock. Autoren, die Krimis schreiben, Lyrik, Kurzgeschichten, Autobiografien. Die Altersmarge bewegt sich von Anfang 20 bis zu 95 Jahren, rangiert aber hauptsächlich bei 40 plus. Heute sind Kurzgeschichtenautor Jo Hagen, die Krimi-Autorin Hilla Hombach, die Lyrikerin Adrienne Bremer und die Romanautorin Martina Siems-Dahle im Café versammelt. Siems-Dahle hat bereits einen autobiografischen Briefroman veröffentlicht und schreibt jetzt an einem Roman über ein Haus mit 7 Geschichten. Des ersten Grasschnitts vertreibt alle Winterstimmungen. Und davon können mein Hund und ich die Nasen nicht voll genug bekommen. Also da ist etwas nicht so ganz stimmig, denn die Krokusse sind so die erste Frühlingsbote für mich. Also deswegen wundere ich mich, dass du da geschrieben hast, du hast die Nase voll. Diesen Mittelteil finde ich sehr schön zusammengefasst. Also ich sehe die Tulpen, ich sehe die Narzissen, ich sehe die Forsythien, ich sehe das eigentlich alles vor mir, wenn ich das so lese. Mir gefällt der letzte Satz. Schreiben ist ein einsames Handwerk. Daher treffen sich die Autoren, um zu hören, wie die anderen Literaten auf ihre Texte reagieren. Jo Hagen? Wir machen das auf freundschaftlicher Basis. Und die Vorschläge, die wir machen, daraus muss der Autor selber entscheiden, ob er die annehmen will oder nicht. Und doch kommt es vor, dass der eine oder die andere auf die noch so gut gemeinte Kritik empfindlich reagiert. Das gehört dazu, weiß Martina Siems-Dahle. Klar ist man nicht frei, manchmal von kleinen Stichen und denkt, dass diesen Satz habe ich nun so schön formuliert und nun wird er doch zerrissen, dann piekst es schon im Herz. Nora Gomringer, warum ich da nicht hingehe? Ja, das ist, weil ich mich dort nicht wohlfühle. Ganz übel, so unter Druck, weil alle so... Und ich noch kein Viertes bisher, aber bald. Ja, und weil immer andere so einen Aufstand, einen Lärm um sich und diese Themen, da bin ich schon manchmal verblüfft. Als Lyriker hat man ja keinen Plot und keine Handlung und keinen schicken Protagonisten und kein Arschloch in den Zeilen. Und überhaupt steht man in der Lyrik heulend am Rand und stapft mit dem Fuß, wenn einen der vollbesetzte Erfolgsbus mal wieder mit Wasser beim Vorbeifahren Pfützenwasser einsaut. Der Vorteil beim Schreiben im Café? Man braucht keine Einladung, keinen Eintritt zu zahlen und Austausch und Inspirationen gibt es auch noch gratis. Für die, die es verkraften. Schreiben ist auch ein sinnlicher, ein körperlicher Prozess. Wie der funktioniert, hat die amerikanische Autorin Natalie Goldberg in ihrem Buch »Schreiben in Cafés« erklärt. Sie betont, dass das Schreiben eben nicht nur auf dem Denken basiert, sondern möglichst alle Sinne mit einbezieht. Das Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören. Die Tradition der sinnlichen Erfahrung unter den Literaten wurde auch in den berühmten Pariser Literatencafés gepflegt. Allen voran im Café de Flore, wie Georg Stefan Troller in seinem Buch »Dichter und Bohemien« berichtet. Das Café de Flore gilt als Entdeckung von Jean-Paul Sartre. Obwohl es schon seit 1865 existiert und zu verschiedenen Zeiten Huysmans, Apollinaire, Cocteau, André Breton und Picasso bewirtet hat. Das Café de Flore befindet sich übrigens auch heute noch im Quartier Saint-Germain-des-Prés an der Ecke des Boulevard Saint-Germain Nummer 172. Hier entstand wohl die endgültige Ausformung des Existenzialismus. In jenen eiskalten Kriegswintern, als Sartre, sein fleißiger Biber Simone de Beauvoir und ihre Gefolgsleute sich um den einzigen warmen Kohleofen des Viertels zusammenfanden, wie Simone de Beauvoir in ihrem Buch »In den besten Jahren« schreibt. Die Müßiggänger des Flore flößten uns eine Sympathie ein, in die sich Ungeduld mischte. Ihr Nonkonformismus war hauptsächlich ein Vorwand für ihre Trägheit. Sie langweilten sich sehr. Ihre Hauptablenkung waren die Bouleversantes. Jeder hatte reihum mit jeder ein Verhältnis von unterschiedlicher, im Allgemeinen aber kurzer Dauer. Wenn die Runde gemacht war, begann man wieder von vorn. Viele Leute sagen, man soll nicht mehr was schreiben. Ich hab das Gefühl, die meisten können nicht einmal schreiben. Ich muss schreiben, die Offiziere schreiben, mir die Zeit vertreiben. Ich bin immer gerne im Sichtfeld der Kellner, weil ich, wenn es um Bestellungen in Restaurants und Cafés geht, wenn ich das Gefühl habe, ein Kellner übersieht mich absichtlich oder er nutzt den Umstand, dass ich nicht so gut zu sehen bin, um mich aus Versehen zu übersehen, dann macht mich das manchmal doch sehr ungeduldig. Auf prompte Bedienung legt Dan Dickhoff großen Wert. Er hat bisher jeden Song der A-Cappella-Band Wise Guys in seiner Kölner Stammkneipe geschrieben. Das Texten selber mache ich tatsächlich immer in meiner Stammkneipe in Köln-Klettenberg, in die ich ja seit 15, 20 Jahren mittlerweile gehe. Und da schreibe ich dann die Texte. Und es ist tatsächlich so, dass mich der Umstand inspiriert, dass da Leute sind, die ihre Freizeit da verbringen, die sich da treffen, um sich auszutauschen, um einen schönen Abend zu haben. Ich gehe alleine dahin, um zu arbeiten. Und das funktioniert wunderbar. Meistens jedenfalls. Und wenn er doch einmal von einem Gast angesprochen und gestört wird, dann macht Dan direkt einen Song daraus. Die Leute kommen an meinen Tisch und sagen Hallo, die mich kennen sowieso, die wissen dann auch, kurzer Plausch gerne, länger aber bitte auch nicht. Und ja, es gibt einen ganz alten Song, der mir gerade einfällt. Das Lied ist aber wirklich sehr, sehr alt. Das heißt, du bist doch einer von den Wise Guys und erzählt dann die Geschichte, wie man halt erkannt wird als so halb Prominenter gelegentlich und dass es eben manchmal unangenehm ist. Hallo, du bist doch einer von den Wise Guys. Schreiben außerhalb der eigenen vier Wände beliebt und produktiv wie eh und je. Zwei Autoren, die es ausprobiert haben, sind Stefan Lamprecht und Gisela Selin. Lamprecht war schon immer fasziniert von den Schilderungen der Schriftsteller, die gern und viel im Café gearbeitet haben. Das kann man in seinem Internetblog nachlesen. Dort zu sitzen, nur den Computer vor sich zu haben, aber beim Blick aus dem Fenster das Treiben der Menschen mitten im Zentrum meines Wohnortes zu beobachten – die Atmosphäre inspirierte mich. Es war so, als hätte allein der Wechsel der Perspektive viele Energien freigesetzt. Und da Stefan seither Stammkunde geworden ist, hat er gleich noch ein paar Tipps für das Schreiben im Café online gestellt. Denken Sie an die anderen Gäste. Lautes Getippe kann auf die Dauer schon ganz schön auf die Nerven gehen. Hacken Sie also nicht und breiten Sie sich an Ihrem Platz nicht aus. Ihre Arbeitsmittel locken mit Sicherheit auch Langfinger an. Auch wenn Sie gute Beziehungen mit dem Personal unterhalten, werden die schlicht nicht immer die Zeit haben, kurz auf Ihre Sachen aufzupassen. Besorgen Sie sich also eine Diebstahlsicherung für Ihren Computer und nehmen Sie andere Dinge mit in den Waschraum. Ganz gleich, ob nun am Diebstahl gesicherten Tablet, Laptop oder mit Stift und Papier. Das Schreiben außerhalb der eigenen vier Wände hat Vorteile, wie Autorin Gisela Selin weiß. Sie hat ein Café für sich entdeckt und ihrer inspirierenden Arbeitsumgebung einen Text gewidmet. Schreiben im Café. In einem Café in Köln an einem sonnigen Dienstagmittag. Durch das Fenster fällt weiches Licht auf fünf kleine Holztische, wo jeweils zwei Personen Platz finden. Gegenüber ein dunkelbrauner Tresen und Glasvitrinen. Da kommt meine Bestellung. Ehe ich sie rieche, schmecke ich schon die säuerlich herben Himbeeren, deren pralles Dunkelrot das Wasser im Mund fließen lässt. Kleine, gebräunte Mandelstückchen auf dem Gelee. Eine duftige Sahnewolke mit leichtem Vanillearoma schmeichelt meinem Gaumen. Das versöhnt mich mit diesem Tag. Dieser sinnlichen Hommage ans Schreiben und Genießen im Café ist nichts hinzuzufügen. Daher hat nun die Lyrikerin Nora Gomringer das letzte Wort. Sie sagt zwar in ihrem Epilog, wenn du die Welt verlässt, aber man könnte ja im Geiste das Wort Welt mit dem Begriff Café ersetzen. Also, wenn du das Café verlässt. Epilog. Und hiermit meinen Dank an alle Zuhörer. Wenn du die Welt verlässt und der Letzte bist, mach bitte das Licht aus. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.